Das Straßennetz in Deutschland, bestehend aus Bundes-, Landes-, Kreis-, Gemeindestraßen und Autobahnen, hat eine Gesamtlänge von ca. 630.000 Kilometern. Das Straßennetz Frankreichs ist mit 950.000 Kilometern das größte in Europa. Das Straßennetz Indiens misst etwa 3,4 Millionen, das von China um 3,6 Millionen und das der USA fast 6,5 Millionen Kilometer. Das Straßennetz des gesamten Planeten reicht mit 32 Millionen Kilometer knapp 42 Mal zum Mond und zurück. Oder fast zwei Drittel des Weges zum Mars, wenn er der Erde am nächsten steht. 900 Millionen Autos sind heute auf diesen Straßen unterwegs. Im Jahr 2050 werden es voraussichtlich 2 Milliarden sein. Die Handelsflotte auf den Weltmeeren besteht dann aus 100.000 Fracht- und Containerschiffen. Und ca. 8 Millionen Menschen werden sich zu jeder Minute an Bord von Flugzeugen befinden. Buch 2. Umwelt. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft arbeiten Milliarden von Motoren, überwinden große Distanzen, transportieren gewaltige Mengen Material und eine große Zahl von Menschen. Immer und überall produzieren sie dabei Kohlendioxid, was einen Grund darin hat, dass diese Motoren fossile Treibstoffe verbrennen. Der Blick auf die Entwicklung der Mobilität erweckt heute schnell den Eindruck, als sei der Verbrennungsmotor von Anfang an die einzige Möglichkeit gewesen, die Welt zu motorisieren. Doch bereits eine ganze Weile bevor Öl und Benzin überhaupt auf der Bühne erscheinen, beschäftigt ein anderer Energielieferant die Tüftler der frühen Tage. Etwa 50 Jahre vor den Einzylindern von Cannstatt und Mannheim bauen Thomas Davenport in den USA und Gustave Trouvé in Frankreich selbstfahrende Vehikel, also Automobile, die von Elektromotoren angetrieben werden. Technisch ist das ein Durchbruch, doch er führt nicht zu praktischen Anwendungen. Das System ist zu kompliziert, zu aufwendig und zur deutlich effektiveren und ökonomischeren Dampfmaschine nicht konkurrenzfähig. Dennoch bleibt der Elektroantrieb ein Thema in den Köpfen der Erfinder. Im Verlauf des Jahres 1881, im Gartenhaus von Gottlieb Daimler, sind die Tage noch vorwiegend von Fehlzündungen bestimmt, schickt der Ingenieur Werner Siemens sich an, den öffentlichen Verkehr von Berlin zu revolutionieren. Die Schwierigkeiten, die er dabei zu überwinden hat, sind keineswegs nur technischer Natur. Mein lieber Siemens, wir haben durchaus von Ihren Erfindungen gehört, Respekt. Aber das hier geht dann doch ein bisschen zu weit. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie die ganze Welt elektrifizieren wollen. Mit Verlaub, den Teil der Welt, der sich sinnvoll elektrifizieren lässt. Sie spielen womöglich etwas zu sehr mit diesen Kräften herum. Man kann nicht sicher sein, was am Ende dabei herauskommt. Erlauben Sie mir eine Bemerkung. Mit der Einführung moderner Maschinen werden wir mehr Wohlstand schaffen und in der Folge auch die Moral der Menschen heben. Aber doch nicht mit einer elektrifizierten Hochbahn. Berlin kommt mit seiner Pferdebahn hervorragend zurecht. Wie lange wird es wohl dauern, eine Bahn hoch über den Straßen der Stadt zu errichten? Wie sähe das wohl aus? Es würde einen beträchtlichen Teil des Verkehrs von den Straßen nehmen. Berlin wäre die erste Stadt auf der Welt mit einer elektrifizierten Hochbahn. Die erste. Und wahrscheinlich die einzige, die sich mit solch einer überflüssigen Spielerei der Lächerlichkeit preisgibt. Nein, Siemens, Ihr Vorschlag ist nicht akzeptabel. Er ist hässlich, unnötig und kostspielig. Werner Siemens, zu diesem Zeitpunkt von Kaiser Friedrich III. Noch nicht in den Adelsstand erhoben, erlebt so etwas nicht zum ersten Mal. Bei vielen seiner Erfindungen gibt es in den Behörden Bedenkenträger, die sich nicht selten erst gar nicht die Mühe machen, seine Vorschläge ernsthaft zu prüfen. 1849 stellt er die erste Ferntelegrafenlinie Europas zwischen Berlin und Frankfurt fertig. Die Behörden müssen vorher in mühevoller Kleinarbeit überzeugt werden. 17 Jahre später baut er die erste Dynamomaschine und schafft damit die Voraussetzung zum wirtschaftlichen Einsatz des elektrischen Stromes. Die Behörden zeigen sich lange uninteressiert. Auch dieses Mal gilt es, den Kampf nicht vorzeitig verloren zu geben. Unbeirrt überzeugt, dass moderne Maschinen den Wohlstand mehren, stattet er dem Stadtrat einen zweiten Besuch ab. Mit einem Trumpf in der Tasche, der seine Wirkung nicht verfehlen wird. Ihr Angebot ist durchaus großzügig, durchaus. Ja, wir sind allerdings weiterhin der Meinung, dass die ganze Sache nicht Not tut. Lassen Sie es mich beweisen. Was immer Sie zu beweisen gedenken, Siemens. Wir akzeptieren nur unter der Bedingung, dass Sie die Strecke elektrifizieren, die wir Ihnen zuweisen. Ferner ist beschlossen, dass Sie zur Ebene Erde bauen werden und dass alle Kosten, die durch dieses Projekt entstehen, von Ihnen zu... Sie haben sie von den Säulen und Trägern genommen. Doch Sie akzeptieren, weil ich angeboten habe, alles selbst zu bezahlen. Und weil wir uns verpflichten, die gesamte Strecke einzuzäunen. Weil die Pferde vier Beine haben und dadurch beim Passieren der Gleise oft gleichzeitig auf beide Schienen kommen. Sie erhalten dann eine elektrische Erschütterung, die sie verdrießlich stimmt. Zwei Jahre nach dem Bau der ebenerdigen Elektrobahn und immer noch drei Jahre vor den ersten Ausfahrten von Daimler und Benz verlegt Werner Siemens die Stromführung in die Luft. Eine 540 Meter lange Oberleitung versorgt einen offenen, gefederten Pferdewagen mit elektrischer Energie, die mit Hilfe eines in die Höhe reichenden Auslegers abgegriffen wird. Dieser frühe Prototyp eines Oberleitungsbusses, Siemens nennt ihn Elektromote, ist ein echter, schienenunabhängiger Selbstfahrer. Die Stadtväter von Berlin vermögen seine Vorzüge nicht zu erkennen. Die Wagen können, so ihr Beschluss, gut und gerne auch weiterhin von Pferden gezogen werden. Ganz aussichtslos ist die Sache mit dem Elektroantrieb jedoch nicht. Schon gar nicht für die Daimler Motorengesellschaft. Um 1906 baut sie den Mercedes Mixte, ein Taxi mit Hybridantrieb. Ab 1908 erscheinen Mercedes-Elektrik-Versionen in den Straßen. Batterie- oder benzinelektrisch angetriebene Lastwagen, Müllabfuhr- und Kommunalfahrzeuge, Omnibusse und vor allem Feuerwehrfahrzeuge. Im niederländischen Amsterdam versorgt zwei Jahre später eine ganze Flotte elektrisch angetriebener Biertransporter die Gaststätten und Kneipen mit Amstelbier. Eine gar dauerhaft dominante Rolle erobert der elektrische Antrieb schließlich im öffentlichen Verkehr. Oberleitungsbusse und schienengebundene Fahrzeuge wie Straßen-, Stadt- und Untergrundbahn beginnen weltweit, die Struktur großer Städte entscheidend zu prägen. Sie fahren fast ausnahmslos mit Strom, wie auch die Eisenbahn, die diese Städte miteinander verbindet. Im freien, schienenungebundenen Verkehr hingegen verläuft die Entwicklung umgekehrt. Anfangs noch hoch im Kurs, wird der Elektroantrieb schon bald zurückgedrängt und ist Ende der 1940er Jahre in Personen- und Lastkraftwagen praktisch nicht mehr anzutreffen. Was ist da passiert? Wieso haben Verbrennungsmotoren die Favoritenrolle so umfassend übernommen? In den frühen Tagen der Motorisierung ist das ja noch keineswegs so. Um 1900 befahren 40% Dampfwagen, 38% Elektromobile und lediglich 22% Zwei- und Viertakter die Straßen der USA. New York hat 1901 sogar eine Dichte von 50% Elektroautos und 30% Dampfwagen. Die Benziner sind also noch klar in der Minderheit. Bedeutenden Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der weltweiten Mobilität nehmen die Ereignisse des Jahres 1914. Zum ersten Mal stehen für bewaffnete Auseinandersetzungen große Mengen motorgetriebener Fahrzeuge zur Verfügung. Das hat grundlegende Auswirkungen auf die Strategien der Generäle. Der Erfolg ihrer Taktiken und Manöver hängt wie nie zuvor vom schnellen Transport großer Kontingente an Soldaten, Waffen und Material ab. Für die Fahrzeugkolonnen wird ein Treibstoff benötigt, der den Bedingungen des Krieges optimal entspricht. Öl und Benzin bieten die meisten Vorteile. Sie haben eine sehr hohe Energiedichte, sind leicht zu transportieren, lassen sich schnell nachfüllen, stehen ausreichend zur Verfügung und können preiswert eingekauft werden. Elektrischer Strom ist nicht konkurrenzfähig. Zu schwer die Batterien, zu lange die Ladezeiten, zu kompliziert der Transport der Energie an genau die Orte, wo sie gerade benötigt wird. Mit der Entscheidung für das Benzin fällt auch die Entscheidung für die Motoren, die von nun an für Pkw und Lkw aller Art produziert werden und in Mengen, die alle bisherigen Stückzahlen weit übertreffen. Die Hersteller richten ihre Produktion darauf ein und das Paradigma ist gesetzt. Die motorisierte Mobilität basiert von nun an auf dem Verbrennungsmotor. Der Elektroantrieb zieht sich vorerst auf die Schiene zurück. Seine Vorteile haben derweil nichts von ihrer Attraktivität verloren. Elektromotoren sind kleiner und leichter als Verbrennungsmotoren, was ihren platzsparenden Einbau direkt in der Nähe der Räder ermöglicht. Elektromotoren sind preiswerter in Herstellung, Betrieb und Wartung, schlagen mit geringen Energiekosten zu Buche und haben eine lange Lebensdauer. Sie laufen nahezu geräuschlos und sie erzeugen keine Emissionen. Insgesamt ist das ein beträchtliches Paket bemerkenswerter Vorzüge. Und doch wiegen sie lange Zeit die Nachteile nicht auf, die das Elektroauto damals in den Schatten gestellt haben. Ein Fahrzeug verbraucht Energie. Es muss sie unterwegs entweder permanent aufnehmen oder in einem Vorratsspeicher mitführen. Züge und U-Bahnen entnehmen die elektrische Energie von Stromschienen oder Leitungen, die sich entlang ihrer Strecken befinden. Einen Tank brauchen sie daher nicht. Dort, wo Autos fahren, liegen solche energieführenden Leitungen nicht. Auf Schiffsrouten und Fluglinien ebenfalls nicht. Vehikel zu Lande, zu Wasser und in der Luft, die nicht unmittelbar von außen mit Energie versorgt werden können, müssen ihren Treibstoff also an Bord haben. Die Entscheidung für das Antriebssystem steht und fällt mit genau dieser Anforderung und lässt sich auf die Frage reduzieren, wie kann elektrischer Strom gebunkert werden?